2, wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr, am Sonntag den ganzen Tag. Radio frei. Reibungspunkt. Politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Herzlich willkommen zu Reibungspunkt. Fällt mir einfach ins Wort hier. Ich sollte doch anfangen. Ja, ihr seid bei Reibungspunkt und das war gerade Fail It Suicide Plan. Die spielen am Samstag im Klanggerüst auf dem Händehochhaus Herr Konzi. Und heute haben wir euch ein paar Themen mitgebracht. Unter anderem ist auch jemand live da, der euch berichten wird, was zum Castor in Erfurt läuft und generell vielleicht auch. Keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht genau. Na, wir werden sehen, was wir da so rausquetschen können aus unserem Interviewpartner heute. Und dann geht's noch um den neuen Personalausweis. Genau, den elektronischen. Und ansonsten wie immer mit jede Menge guter Musik. Und euch. Veranstaltungshinweise. Ganz vielen sogar heute. Ja, okay. Gut, dann machen wir einfach erstmal noch Musik und viel Spaß mit Mia Born Free. Wie bereits angekündigt, haben wir heute uns Besuch ins Studio eingeladen. Und zwar wird der Thorsten uns erzählen, was hier so zur Anti-Kasper-Mobilisierung in Erfurt geschehen wird. Erstmal, hallo Thorsten. Hallo. Ganz generell, wann wird denn der Kasper erwartet? Erwartet wird er ja hoffentlich im Wendland nicht, sozusagen von den Leuten, die dort vor Ort sind. Aber die Leute, die rechnen im Prinzip mit dem 7. November, mit der Ankunft im Wendland. Der fährt am 5. November los in La Hague, früh morgens wahrscheinlich. Und das dauert halt die 2 Tage, bis er dann endlich mal im Wendland angekommen ist. Genau. Im Internet kann man ja lesen, dass es eine Anti-Castor Action Week hier in Erfurt geben wird. Was ist denn da alles geplant? Naja, im Prinzip ist es ein lustiges Potpourri aus verschiedensten Sachen. Das Ganze geht, ich zähle es mal jetzt der Reihe nach auf, am 23., also jetzt am Samstag los, um 12 Uhr soll es einen Flashmob geben auf dem Anger. Dann geht es gleich weiter um 15 Uhr am gleichen Tag, 23. also, mit einer Aktion zum Schienenstreckenaktionstag, der am 23. ist, vor dem Hauptbahnhof. Dann haben wir am 26.10. eine Mobilisierungsveranstaltung geplant, wo es im Prinzip darum geht, okay, wer will hochfahren, was wollen wir machen, wie können wir hochfahren, wie müssen wir uns vorbereiten, was ist eigentlich vor Ort los. Wo wird diese Mobilisierungsveranstaltung sein? Die Mobilisierungsveranstaltung ist in der offenen Arbeit um 8:30, also am Dienstag. Die offene Arbeit ist in der Allerheiligenstraße, nicht wahr? Das ist richtig, ja. Genau. Und wie geht's dann weiter? Ja, dann gibt es am 27. Eine Infoveranstaltung im Red Rocks um 19 Uhr. Da berichtet Martina Renner, ist ja bekannt als Landtagsabgeordnete für die Linke, im Red Rocks über die Geschichte und Hintergründe der Anti-Castor-Bewegung. Und zusätzlich werden noch Leute von der Castor-Schottern-Aktion heißt das kommen, die quasi eine konkrete Aktion fürs Wendland vorbereitet haben, nämlich die Schienen zu unterhöhlen und die Schottersteine dort rauszuholen. Genau, wen das interessiert, da wird auch noch im Folgenden ein Beitrag bei uns gleich kommen. Deswegen würde ich da mal ganz kurz nicht näher drauf eingehen. Und wie geht's dann noch weiter? Weil ich glaube, da war ja noch was. Die Woche ist noch nicht zu Ende, richtig. Genau. Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Wo war ich stehen geblieben? 27. Ja, den Mittwoch. Dann haben wir einen Tag Pause, sage ich jetzt mal. Da gönnen wir uns mal ein bisschen Ruhe. Und am 29. haben wir doch... Da muss ja auch Sachen packen, nicht wahr? Ja, genau. Und am 29. gibt's dann nochmal eine Infoveranstaltung, diesmal in der offenen Arbeit von 17 bis 19 Uhr. Und dort werden Leute von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg kommen. Genau, und nochmal ein bisschen näher berichten, was da los ist im Wendland oder was passiert. Die gehen da sicherlich nochmal auf die Aktion vor Ort ein, was dort los ist, wie breit das Spektrum dort oben ist, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt und dann sicherlich aber auch nochmal zu Hintergründen von der Anti-Castor-Bewegung. Welche Gruppen sind denn das so hier in Erfurt, die zu dieser Action Week mobilisieren? Naja, wenn man sich so ein bisschen die Orte anguckt, wo was stattfindet, kann man sich schon denken. Also die offene Arbeit ist ja auch schon seit langem immer in der Anti-Castor-Bewegung aktiv gewesen, sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe, die aufruft. Dann das Red Rocks ist eine Gruppe, die sagen, okay, Castor-Aktivitäten sollten mal wieder nach vorne kommen. Dann ist es auf jeden Fall auch die Naturfreunde-Jugend, die aktiv sind. Und ganz, ganz viele einzelne Leute, die sich nicht unbedingt in Gruppen verorten lassen, was ja auch nicht unbedingt immer notwendig ist, sondern einfach sagen, ja, ich will mitmachen, ich will mich verorten und ich will was gegen den Castor machen und für eine andere Atompolitik, für eine andere Energiepolitik und gegen Atom und so. Ne? Geht es auf diesen Mobilisierungsveranstaltungen auch so ein bisschen auf, wie man sich aufs Wendland halt vorbereiten kann? Also jetzt ist ja auch sehr kalt einfach. Also auf den beiden Infoveranstaltungen wird es wahrscheinlich nicht direkt darum gehen, aber auf dieser Mobilisierungsveranstaltung auf jeden Fall. Da soll im Prinzip ein Überblick gegeben werden, wie die Proteste vor Ort aussehen, für was man sich entschließen könnte. Der ist ja sehr breit gefächert, geht hin zu Sitzblockaden bis zu halt dieser Castor-Schottern-Aktion oder ganz anderen Aktivitäten. Einfach Camp-Struktur ist zum Beispiel auch eine Frage. Wenn da wer sich einklinken will, ist das immer gern gesehen. Und ja, auf dieser Mobilisierungsveranstaltung ist man im Endeffekt dann, wenn man da genauer wissen will, wie man sich vorbereiten muss, ist man dort an der richtigen Stelle sozusagen. Kannst du noch irgendwie eine Internetseite oder sowas sagen, wo man sich drauf, wo man noch nach Informationen schauen kann? Das Einfachste für allgemeine Informationen ist es tatsächlich im Moment über Indymedia zu gehen. Dort ist gleich auf der Startseite ein Link zu den Anti-Castor-Protesten und da ist es, es wird immer mehr und da kann man sich immer weiter durchklicken zu allen möglichen Seiten von Gruppen, die speziell für ihre Aktionen aufrufen oder Infos, Hintergrundinfos geben und so weiter. Also das finde ich im Moment am einfachsten und ja, da würde ich sagen, das ist wirklich das Einfachste. Also de.indimedia.org. Mhm. Dann danke ich dir sehr für das Interview. Würde jetzt erstmal Musik machen und dann schauen wir weiter. Shira, do you really have to bring this girl to the party? She just don't know how to celebrate. Yeah, maybe we should teach her. We need to teach her how to drink like a real girl. Everybody, raise your glasses. This girl, she really takes care of her business. Always in check, no matter what the deal is. I never seen a freak out in a crisis. But she needs out of the kitchen, no, she's wir Thorsten im Interview zu der Anti-Castor Action Week in Erfurt. Wer dazu nochmal die Termine und einen Überblick sich verschaffen möchte, dem sei natürlich zum einen unsere Internetseite ans Herz gelegt, reibungspunkt.blogsport.de oder auch sabotnik.blogsport.de oder natürlich auch noch die Redrock-Seite, also wie gesagt, redrocks.de und auch auf der offenen Arbeitsseite kann man nochmal sich dazu schlau machen, Termine nachlesen, vielleicht seine nächste Woche planen und sich Sachen in den Terminkalender eintragen, die man dann wichtig fand. Und hier geht's erstmal weiter mit Musik. Thematisch passend, wenn der Zug kommt. Milch und Blut. 1, 2, 3, 4. Ich las es in der Zeitung, ich hör's im Radio, sah es in der Glotze, meiner Kneipe sowieso. Hatte immer vor zu kommen, hatte immer vor zu schreien, hatte immer andere Dinge, konnt's mir immer noch verzeihen. Ich habe viel zu lange geschlafen, aber jetzt bin ich aufgewacht. Der Letzte war der Letzte, es liegt in unserer Macht. Ja, wenn der Zug heute kommt. unserer Macht. Yeah. Geht's nicht nur um Abfall, den man unter den Teppich schiebt. Es längst nicht mehr um Kosten oder andersrum Profit. Nicht mehr um Argumente gegen Taubheit und Betrug. Nicht mehr um Parlamente, zerbrochen ist der Krug. Absolut nicht um Randale, auch wenn die Presse davon spricht. Unrecht zu Recht wird, da ist Widerstand Pflicht. Ja. Wenn der Zug heute kommt, ja dann bin ich nicht alleine. Wenn der Zug heute liegt in unserer Macht, yeah! Also kommt mit 20.000 Bullen, wenn ihr wollt, mit Knüppelwasserwerfer und mit Panzer angerollt. Wir kommen immer wieder und wir haben Fantasie. Was immer ihr zerknüppelt, unseren Widerstand. Nie, wenn der Zug heute kommt, ja, dann bin ich nicht alleine. Wenn der Zug heute kommt, schicken wir ihn wieder heim. Ja, wenn der Zug heute kommt, da mit seiner Strahlenfahrt, kommt er hier nicht durch, es liegt in unserer Macht. Es liegt in unserer Macht! Wenn ganz viele Atomgegnerinnen ein paar Steinchen wegtragen, fährt der Atommüllzug schnell ins Leere. Das ist das Konzept hinter der Kampagne Castor Schottern. Sie will das Gleis der Schiene unterhöhlen, auf der nächste Castor-Transport im November ins Wendland rollen soll. Auftrieb bekommt der Protest der Anti-Atom-Aktivistin nun durch die Pläne der Bundesregierung, die AKWs noch viele Jahre länger laufen zu lassen. Doch Tausende von Menschen werden den Castor-Transport ins Wendland aufhalten, sagt die bundesweite Kampagne Castor Schottern. Heike Demmel sprach im September bereits mit einem der Sprecher der Kampagne Castor Schottern, mit Christoph Kleine. Castor Schottern heißt eure Kampagne und ihr stellt sie 2 Tage, nachdem die Bundesregierung ihre Pläne zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten verkündet hat, vor. Kein Zufall, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir glauben, dass der Castor-Transport ins Wendland in diesem Jahr der praktische Anlass sein wird, die Unzufriedenheit und die Empörung und die Wut, die viele Menschen über dieses Manöver der Bundesregierung empfinden, praktisch auszudrücken. Und dass das auch der Punkt sein wird, an dem sich erweisen wird, dass die Regierung und die Stromkonzerne zwar von der Verlängerung der Laufzeiten träumen, dieses Vorhaben sich aber politisch als nicht durchsetzbar erweisen wird. Was kritisiert ihr denn an dieser Laufzeitverlängerung? Nun gut, das fängt ja viel grundsätzlicher an. Die Atomenergie überhaupt ist eine unbeherrschbare Dinosaurier-Technologie. Die produziert immense Gefahren durch den Betrieb der AKWs, durch den Abbau radioaktiver, also der Brennstoffe und natürlich vor allem durch den strahlenden Müll, dessen sogenannte Entsorgung ja seit Jahrzehnten vollständig ungeklärt ist und wohl auch irgendwie ungeklärt bleiben wird. Das heißt, es gibt gar keinen verantwortbaren Grund dafür, diese Anlagen weiterlaufen zu lassen. Man muss sofort mit der Nutzung der Atomenergie aufhören, so wie man gar nicht erst damit hätte beginnen dürfen. Und diese Verlängerung, die ja ganz offensichtlich nur im Interesse der Profite der Stromkonzerne geschehen ist, setzt dem natürlich noch einen oben drauf. Eure Kampagne heißt jetzt nicht Castor Schrotten, sondern Castor Schottern. Was ist das Konzept dahinter? Ja, es geht darum, selbst Hand anzulegen. Das heißt, den Begriff des zivilen Ungehorsams ein bisschen zu erweitern, in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen mit vielen Menschen gemeinsam dafür sorgen, dass der Castor nicht durchkommt. Und da der Castor ein gutes Stück seines Transportweges durch das Wendland auf der Schiene zurücklegt, kann er das natürlich nur dann tun, wenn diese Schiene intakt ist. Und zu intakten Schienen gehört dazu, dass der Schotter im Gleisbett ist. Und der kann da durchaus entfernt werden. Und wenn Tausende von Menschen gemeinsam auf nur einige wenige Steine jeder da wegträgt, dann ist eben an dieser Stelle Feierabend. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Ihr sagt zwar, ihr wählt für diese Aktion bewusst einen Schienenabschnitt, an dem an diesem Tag kein Zugverkehr außer dem Kastetransport stattfindet, aber auch da ein paar Steinchen wegräumen ist, gelinde gesagt, ja nicht so ganz legal. Nee, das ist uns durchaus bewusst. Es geht hier um eine Regelübertretung. Es geht darum, auch eine einfach angemessene Antwort auf dieses unglaubliche Betrugsmanöver, das da mit der Bevölkerung und der Öffentlichkeit vollzogen wird, zu finden. Es muss ein deutliches Stoppzeichen gesetzt werden, dass der Weiterbetrieb von Atomanlagen unverantwortlich ist. Und wir glauben, dass in dieser Abwägung es völlig in Ordnung ist, an diesem Gleis ein bisschen sich zu betätigen, weil eben die Gefahren, die wir damit abwenden, weitaus größer sind. Das Ganze ist eine bundesweite Kampagne. Von wem wird sie denn getragen? Ja, wir sind jetzt so an die 40 Initiativen aus verschiedenen Städten der Bundesrepublik, also einfach gleichmäßig übers Land verteilt, was auch heißt, wir wollen mit ganz vielen Leuten gemeinsam da hinfahren. Das sind Gruppen aus der Anti-AKW-Bewegung, das sind aber durchaus auch antifaschistische Gruppen, klimaaktivistische Gruppen, da sind teilweise Gliederungen von Parteijugenden, also jetzt von Solid zum Beispiel dabei. Das ist eine durchaus bunte Mischung und ist so ein bisschen genau das, was sich sowohl bei den Aktionen gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 als auch, um ein weiteres Beispiel zu nennen, bei der erfolgreichen Verhinderung des Nazi-Aufmarsches in Dresden in diesem Februar so zusammengefunden hat und eigentlich das politische Spektrum beschreibt, wo Leute sagen, wir wollen direkt eingreifen, wir wollen Aktionen des zivilen Ungehorsams machen, wir wollen wirksam sein, aber wir wollen das in einer Form tun, die viele Menschen zum Mitmachen einlädt. Ihr habt da ja ganz klar einen Aktionskonsens. Es gibt aber gerade beim Castor-Transporten immer einen sehr vielfältigen Widerstand. Wie geht ihr damit um? Dass der Widerstand gegen den Castor vielfältig ist, ist eine seiner ganz großen Stärken. Wir begrüßen ausdrücklich, dass es unterschiedliche Aktionsformen und Konzepte gibt. Und wir reden jetzt auch keinem rein, der jetzt lieber Sitzblockaden veranstalten möchte. Noch reden wir irgendjemandem rein, der sagt, ich habe noch was ganz anderes vor. Das finden wir alles völlig in Ordnung. Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Aktionen groß und effektiv werden. Andere ihren und alles zusammen wird, glaube ich, in diesem Jahr 2010 einen großen Unterschied machen zu dem, was Castor-Aktionen vor 2 Jahren waren, weil wir jetzt eine andere Situation haben und wir alle gemeinsam werden es diesmal schaffen, dass er nicht durchkommt. Der Atommülltransport ins Wendland, der wird Anfang November stattfinden, ist ja immer nie so lange vorher schon klar, wann es denn genau sein wird. Wovon geht ihr denn aus? Naja, wir gehen vom ersten oder zweiten Wochenende im November aus. Das ist in der Tat vorher nie ganz genau klar, aber sagen wir mal, jetzt lassen wir mal noch mal 3-4 Wochen ins Land gehen, dann wird man das schon genauer sagen können. Die 3-4 Wochen sind inzwischen ins Land gegangen und der Termin steht inzwischen auch fest. Am 1. November Wochenende soll der Castor rollen. Wie schnell und wie weit er dann kommt, hängt sicherlich auch davon ab, was für kreative Aktionen im Umfeld der Strecke stattfinden. Weitere Informationen findet ihr dann auch auf der Homepage der Kampagne Castor Schottern, die da heißt www.castor2010.org. Und dort gibt es natürlich auch noch mehr Infos zu der Kampagne und zu den sogenannten Beschuldigtenanhörungen. Dazu werden nämlich gerade viele Unterzeichnerinnen und Unterstützer des Castor-Schottern-Aufrufs von der Polizeiinspektion Düneburg eingeladen. Die Kampagne ruft dazu auf, keine Aussage zu machen und die Briefe einfach zu ignorieren. In ihrer heutigen Presseerklärung schreibt sie: In der Kampagne Castor-Schottern ist klar, dass niemand mit juristischen Problemen allein gelassen wird und dass alle sich auf die Unterstützung und Solidarität durch tausende Mitstreiterinnen verlassen können. Deswegen zeigen die Drohgebärden von Staatsanwaltschaft und Polizei auch keinerlei Wirkung. Im Gegenteil, seit Bekanntgabe der Ermittlungen am vergangenen Freitag hat sich die Zahl der Unterzeichnerinnen auf über 1.100 mehr als verdoppelt. Vor dem Castor-Wochenende werden in verschiedenen Städten auch noch Aktionstrainings und Infoveranstaltungen stattfinden. Einen Teil davon haben wir ja gerade schon in dem Interview mit Thorsten gehört. Informationen dazu auch unter Castor 2010. Und hier geht's weiter mit Secret Society La Haye. Someone says I'm proud. I hate the cold water hate keeps us aware. Simple life that may doesn't exist as they exist. Is if things are fucking life for a kiss. I hate your busy day, but I hate your team. I hate when you say there's no time. I hate the loneliness, but I hate the crowds. I guess I hate what it's not mine. The hate keeps us aware. Simple life doesn't exist as they insist. Is it things are fucking life for kids? Doesn't exist as they insist. Is it things are fucking lies for kids? Love to be more kind, but hey brother, that's how I am. I promise I will try to calm down. Believe me, sister, next time you're round. Next time you're round. I hate the traffic jams and I hate the pain. I hate the truth if it does hurt. I hate my indecision, I hate my lies. I hate my stupid sense of love. The hate keeps us aware of a simple life that may doesn't exist as they insist. Is it things are fucking lies for kids? Doesn't exist as they insist. Is it things are fucking lies for kids? Nach zweijähriger Pause erleben Sie jetzt den Höhepunkt einer berühmten Serie. Castortransport 2010. In einer wildromantischen Landschaft erleben Sie ein dramatisches Geschehen. Kommt ins Wendland zum Castortransport 2010. Old Shotterhand ruft seine Freunde. Tinker, Tinker, KI! Setzen wir der Atommafia und ihren Handlangern unseren Widerstand entgegen. Es ist ein gewagtes Spiel gegen eine solche Übermacht. Kommt zum Castortransport 2010. Wer ein Unrecht nicht verhindert, der ist genauso schuldig, wie der es begeht. Atommüll kann niemals sicher sein. Nicht in Gorleben, nicht in der Asse und auch sonst nirgendwo. Für den sofortigen Stopp der Atommüllproduktion. Kommt ins Wendland zum Castortransport 2010. Noch spannender, noch erregender, noch mitreißender. Camps, Proteste, Demonstration, Aktion. Auf der Straße und an den Gleisen. Was? Sie laufen am Bahndamm hin und her und tragen irgendetwas heran, aber bei der Finsternis ist es nicht zu erkennen. Castortransport 2010. Auftaktkundgebung am 6. November in Dannenberg. Das war das Signal, los! Aktuelle Informationen unter www.castor2010.de. Er soll mich davon abhalten. November ist nicht schön. Die Wolken hängen tief, grauer Himmel hüllt die Seele ein. Der Tag ist trüb und zäh. wie die Spree, die sich asphaltgrau durch die Kanäle schleicht. Und wenn der kalte Wind die Dunkelheit in den Nacken drückt, schlag ich den Kragen hoch und lauf gebückt, wenn nur noch Kinder lachen und der überlebt, der an den Sommer glaubt und in den Süden flieht. Es ist November, November in Berlin. Es ist November, November in Berlin, November in Berlin. Man zieht sich zurück ins private Glück, ertrinkt in den Kneipen auf der Suche nach Licht und Wärme, schlägt uns der Regen ins Gesicht. Ich spür die Schwere, frag das Leben doch, die Antwort bekomme ich nicht. Es ist November, November in Berlin. Es ist November, November in Berlin, November in Berlin, November in Berlin, November in Berlin. Hörst du den Regen? Wenn der kalte Wind die Dunkelheit in den Nacken drückt, schlag ich den Kragen hoch und lauf gebückt. Wenn nur noch Kinder lachen und der überlebt, der an den Sommer glaubt und in den Süden flieht, dann ist es November, November in Berlin. Es ist November, November in Berlin. Es ist November, November in Berlin. Es ist November. Klein und praktisch soll er sein und viele tolle Einsatzmöglichkeiten in der Online-Welt haben. Doch er ist vor allem eines, unsicher. Der neue Personalausweis, der ab dem 1. November ausgegeben wird, hat nicht nur ein digitales Lichtbild und einen Chip drin, sondern auch gravierende Sicherheitslücken. Auf den Punkt gebracht, die Identität kann geklaut werden. Das hat der Chaos Computer Club herausgefunden. Er hat es nämlich geschafft, die PIN für digitale Unterschriften nicht nur auszulesen, sondern auch zu ändern. Was sie da genau gemacht haben, die Computertüftlerin, erfuhr Heike Demmel von Konstanze Kurz, der Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Ja, wir haben versucht, den wirklich mal praktisch anzugreifen und dabei haben wir diverse Sicherheitsmängel entdeckt und auch gleich noch sozusagen die Werkzeuge benutzt, um zu probieren, ob man es wirklich praktisch machen kann. Und das haben wir getan und damit doch ziemlich massive Sicherheitslücken gezeigt. Ihr habt jetzt nicht nur diesen neuen elektronischen Personalausweis getestet, sondern auch den Schweizer Swiss ID. Weshalb die beiden? Was haben die miteinander zu tun? Sie sind zwar ein bisschen unterschiedlich, denn die schweizerische Swiss-ID, die ist auf so einer Smartcard in einem USB-Stick, den man in den Rechner schiebt, und der deutsche Personalausweis ist ja so eine Polycarbonat-Karte. Aber technisch gibt es einige Parallelen. Vor allen Dingen aber hat die Swiss-ID bereits eine digitale Signatur enthalten, die ja bei uns erst vorbereitet ist, die noch nicht so richtig zum Ausprobieren da ist. Und deshalb haben wir uns beide Projekte angesehen, weil eben auch die Signatur später in den Personalausweis kommen wird. Ihr sagt jetzt, ihr habt erhebliche Sicherheitsprobleme gefunden. Wie sehen die denn aus? Na, ganz praktisch haben wir beim elektronischen Personalausweis zeigen können, dass wir sowohl die PIN ändern können, diese geheime PIN, die man braucht, um eben diese Rechtsgeschäfte im Netz zu machen. Wir konnten also von einem fremden Rechner aus diese PIN ändern und gleichzeitig haben wir auch demonstrieren können, dass wir die Testanwendung, die es jetzt gibt, etwa so zum Beispiel ein Konto eröffnen oder einen Film ausleihen oder andere Rechtsgeschäfte machen, dass wir die tatsächlich praktisch mit einem fremden Rechner durchführen konnten, eben in fremdem Namen diese Verträge abschließen können. Also man könnte das Identitätsklau nennen. Aber ihr im Chaos Computer Club, ihr habt ja jetzt doch schon ein bisschen Mühe da reingesteckt und es gibt sicher nicht so ganz so viele so gute Hacker. Muss man da nicht ein ganz schöner Tüftler sein? Nee, man kann das eigentlich so nicht sagen. Wir haben tatsächlich geguckt, wie können wir praxisrelevant was finden, welche Werkzeuge sind wirklich hunderttausendfach im Umlauf im Netz. Das sind freie Tools, die man sich runterladen kann. Da ist nicht so sehr viel Fachwissen dabei. Man muss natürlich sicherlich ein bisschen probieren. Also wir haben da auch ein paar Tage für gebraucht. Aber das ist jetzt kein Voodoo und ich würde mal sagen, dass ein Großteil der Informatikstudenten sowas hinkriegt. Das ist nicht wirklich schwierig und auch nicht sehr aufwendig und schon gar nicht teuer. Gemeine Kriminelle können das auch verwenden. Das ist nicht schwer. Was heißt jetzt Identität entführen? Was kann man dann damit anstellen? Was kann dann passieren? Der Ausweis wird ja eine elektronische Identität enthalten, eine EID, wie er in Neudeutsch jetzt heißt. Und damit soll man sich sozusagen im Netz sicher identifizieren können. Und was wir gezeigt haben, ist, dass man von einem fremden Rechner aus als Angreifer diese Identität, diese elektronische, vom Staat ausgegebene Identität übernehmen kann. Und das ist natürlich eigentlich ein relativ schwerwiegender Fall, weil wir doch in anderen Bereichen, wo wir digitale Geschäfte abschließen, da teilweise weiter sind. Wenn man etwa in den Bereich Online-Banking denkt, wo der in der Regel bessere Lösungen gibt, zum Beispiel eben diese TAN-Listen, wo man also, oder auch manche M-TAN-Listen, wo man die TAN-Listen aufs Telefon bekommt. Das heißt, die Online-Banken haben sich zum Beispiel einen zweiten Kanal überlegt, damit man eben nicht, wenn der Rechner angegriffen wird, sofort diese Rechtsgeschäfte übernehmen kann, sondern eben, ja, dass man noch einen anderen Kanal braucht und damit eine gewisse Sicherheit hat, dass nicht jemand diese Daten abfischen kann. Ihr habt ja jetzt vor wenigen Monaten schon mal Sicherheitslücken auch gefunden, da ging es um die Lesegeräte. Spielt das jetzt auch wieder eine Rolle oder nicht? Naja, wir haben schon einmal mit der ARD gedreht, wo wir erstmal geguckt haben, können wir eigentlich diese geheime PIN-Nummer ausspionieren. Das hat damals geklappt, aber jetzt sind wir schon noch darüber hinausgegangen. Wir haben also tatsächlich auf diesem Ausweis geschrieben. Das heißt, wir haben die PIN verändert. Das heißt natürlich praktisch für den Besitzer des Ausweises auch, er kann den Ausweis gar nicht mehr benutzen, weil er kennt ja die PIN nicht, die der Angreifer dort geändert hat. Und wir haben halt auch zeigen können, dass wir auf wirklichen Rechtsgeschäft mit der fremden Identität abschließen können. Und für den schweizerischen Identitätsnachweis sind wir noch darüber hinausgegangen. Wir haben also auch rechtsverbindliche Signatur mit einer fremden Identität abgeben können, was ja bei uns bisher noch in der Planungsphase ist. Wenn jetzt mein Computer aber sicher ist, ich also alle Antivirenprogramme laufen habe und ständig nach Malware schaue, ist es dann nicht doch sicher? Nee, das kann man so nicht sagen. Man muss sich überlegen, dass so eine einfachen Trojaner, wie wir sie hier benutzt haben, heute doch sehr einfach auf die Rechner von normalen Benutzern kommen. Etwa wenn man auf einer Webseite surft oder aber natürlich per Mail, auch ein relativ häufiger Weg. Das heißt, auch wenn man relativ aktuellen Rechner hat und immer die Updates des Betriebssystems lädt, kann man sich da durchaus überhaupt nicht sicher sein, denn man ist mit diesen billigen Lesegeräten gezwungen, die geheime PIN-Nummer auf der eigenen Tastatur einzugeben. Und das macht es halt angreifbar. Jetzt sollte der neue elektronische Personalausweis aber laut Bundesinnenministerium, ich zitiere das mal, das Vertrauen der Bevölkerung in elektronische Transaktionen steigern. Ist schiefgegangen, oder? Ja, das kann man so sagen. Und das ist auch eine unserer zentralen Messages, die wir da loswerden wollen. Uns ärgert, dass die Risiken, die hier bestehen und die auch real sind, dass die einfach nicht adressiert werden, dass also die Bürger da in Sicherheit gewogen werden. Ja. Das heißt nicht, dass man diesen Ausweis prinzipiell ablehnen muss, aber jeder sollte sich, glaube ich, der Risiken bewusst sein und der Staat, der dieses hoheitliche Dokument ausgibt, hat die Pflicht, den Bürger darüber aufzuklären. Und wenn er dies nicht tut, dann wiegt er ihn in einer falschen Sicherheit. Und dagegen wollen wir uns wehren, um natürlich diese ja für 24 Millionen Euro gekauften Billiglesegeräte sollten nicht unters Volk gebracht werden. Die sind einfach ein Schwachpunkt. Ihr Kollege Frank Rosengart hat ja kürzlich im Zusammenhang mit dem elektronischen Personalausweis die alte Hacker-Regel zitiert, die da sagt, kaufe nie die Version 1.0. Wenn die Bundesregierung jetzt aber nachrüstet, die Sicherheitslücken schließt, ist dann für euch alles in Butter? Diese Sicherheitslücken sind nicht zu schließen. Jedenfalls nicht so einfach, denn es sind konzeptionelle Fehler. Also man überträgt die Sicherheitsprobleme eigentlich auf den Benutzer des Ausweises. Er muss dafür sorgen, dass sein Rechner immer sicher ist. Und vor allen Dingen ist er haftbar zu machen. Das heißt, der Staat gibt zwar dieses Dokument aus, aber in der Haftung wird am Ende der Bürger bleiben. Man kann da eigentlich nicht so sehr viel machen. Man kann die Bürger gut aufklären. Man kann ihnen dazu raten, nicht diese billige Lesegeräte zu nehmen, aber dennoch wird sich der einzelne Besitzer des Ausweises selber dafür entscheiden müssen, ob er diese elektronische Funktion benutzt. Das muss er nämlich nicht, ist ja optional. Das Problem daran ist nur, bezahlen wird das auf jeden Fall. Denn egal, ob man diese Funktion benutzt, die digitale Ausweisfunktion, oder nicht, den hohen Preis wird man zahlen müssen. Und hier ist auch eine Kritik. Also das ist eine plumpe Wirtschaftsförderung, die vielen Bürgern gar nichts bringen wird. Und wenn man nicht mindestens 200 Euro für den Ausweis und ein ordentliches Lesegerät investiert, hat man gar nichts davon. Und so insgesamt mit den biometrischen Daten da drin, also digitales Lichtbild und Fingerabdruck, wenn man das machen will, also mit genau diesen Daten, habt ihr damit kein grundlegendes Problem? Ja, natürlich. Das ist aber eine Kritik, die wir schon sehr lange geübt haben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum jetzt auch hier zwangsweise biometrische Daten erhoben werden. Denn für das frontale Gesichtsbild ist es zwangsweise. Die Fingerabdrücke sind noch optional. Und wir haben gleichzeitig ja die Entwicklung, dass der Online-Zugriff der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste auf diese Daten nochmals erweitert wurde. Das sind natürlich Probleme, die wir ohnehin adressieren wollen. Es gibt überhaupt keine gute Begründung dafür, warum es jetzt ein biometrischer Ausweis sein muss. Insofern, da gibt es eine Menge mehr Kritikpunkte. Wir haben natürlich jetzt erstmal eine technische Sicherheitslücke gezeigt. Das Gesamtkonzept ist in vielerlei Hinsicht auch noch hinterfragbar. Es gibt ja auch große Probleme bei den Meldebehörden derzeit. Die sind noch gar nicht ausgestattet entsprechend. Da gibt es auch von den Dienstleistern, die auf den Meldebehörden mit der Software umgehen können, sehr viel Kritik, denn die Software, die man dafür braucht, auf den Meldeämtern, ist noch immer nicht ausgeliefert, obwohl eigentlich seit August diese Tests laufen sollen. Also das ganze Projekt ist eigentlich an vielen Punkten kritisierbar. Soweit das Interview von Heike Demmel mit der Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Konstanze Kurz. Bis zum 1. November sollte man also mal in seine Brieftasche schauen, ob man den Ausweis nicht verloren hat. Und gegebenenfalls bis dahin einen neuen beantragen, der noch nicht diese biometrischen Daten beinhaltet. Mit dem Thema Überwachung und Sicherheit beschäftigt sich auch eine Veranstaltungsreihe im Red Rocks. Diesen Freitag wird dort die erste Veranstaltung starten. Und zwar wird um 19 Uhr Anne Roth über Überwachung und Alltag sprechen. Anne Roth ist die Lebensgefährtin von André Holm, der morgens um 7 in der gemeinsamen Wohnung verhaftet wurde und seitdem war halt das komplette Umfeld der beiden unter Überwachung des Verfassungsschutzes. Und wie sich das anfühlt, darüber wird Anne Roth am 22. Oktober, also morgen Abend, im Red Rocks sprechen. Passend dazu ein bisschen Musik. Dass man Internet stärker kontrollieren muss, das weiß man ja inzwischen. Aus der Luft und von der See. Deswegen möchte ich, dass wir mit Hubschraubern die Strecken abfliegen können und die entsprechenden Kameras haben. Wir wollen Kontrollen von Sprengstoffspionen intensivieren. 44 Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen ja nicht die Grundlinien einer restriktiven Haushaltsführung aufgeben. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das belegt mit Gefahr durch Grundrechtsterroristen in jedem Fall. Wir wollen alle überwachen, überall. Das belegt mit Gefahr durch Grundrechtsterroristen in jedem Fall. Die Gefahr ist abstrakt erhöht. Bürgerinnen und Bürger. Wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt. Glücklicherweise ist die Kriminalitätsrate rückläufig. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten ist in den letzten Jahren angestiegen. Ich weiß aber auch, das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger, wie sicher es in unserem Land ist, das hängt nicht von nüchternen Zahlen ab, sondern das hängt von dem persönlichen Empfinden ab. Und da ist mir klar, vieles ist noch zu tun. Da ist für mich zum Beispiel das Thema Videoüberwachung von Plätzen ein ganz besonderes Beispiel. Videoüberwachung alleine reicht aber nicht, um den Gefährdungen zu begegnen. Wir werden die Daten von der Lkw-Maut nutzen. In den nächsten 3 Jahren werden wir 120 Millionen Euro mehr ausgeben. Wir tun alles, um innere Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das Lebensmittel Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Wir tun alles. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das Lebensmittel Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Die Gefahr ist abstrakt erhöht. Wenn man weiß, was sie vorhaben, kann man es verhindern. Ob ich alles weiß, was wir wissen, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß natürlich, niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß. Online-Durchsuchung wird Verschiedenes verstanden. Da wird sowohl verstanden der Telekommunikation, der Verkehr, als auch die Durchsuchung, weil die technische Entwicklung eben so ist. Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten befragen. Sich so entwickelt, dass eben unsere laienhaften Vorstellungen, dass das Internet sowas sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben nicht mehr. Und deswegen braucht man, wenn Sie wollen, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern, der versteht es. Ein wenig richtig verstehen wird du das wahrscheinlich auch nicht. In dem einen oder anderen Fall ist das Bundesverfassungsgericht der Meinung, das sei mit der Verfassung nicht vereinbar. Das ist nicht immer vorhersehbar. Ich habe auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz bisher nicht gefunden. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das Lebensmittel Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Hier in Berlin. Wir wollen alle und überall überwachen. Das sind Dinge, über die darf man nicht diskutieren. Die muss man einfach machen. Wir haben einen Zustand erreicht, dass die Exekutive eine Allmacht in diesem Staat darstellt, die keinerlei verfassungsrechtliches Gewissen mehr hat. In ihrem scheinbaren Sicherheitsstreben vernichten sie eigentlich sämtliche Grundrechte. Das ist organisierte Verfassungsfeindlichkeit, wenn man so will. Natürlich alles unter dem Deckmantel des guten Willens. Nicht? Man will die Sicherheit schützen, man will die Sicherheit optimieren und dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Der Rechtsstaat ist mit der Auflösung, weil es eine Sicherheit in dem Maße, wie es der Politik vorschwebt, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit. Und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres. Das ist ein Wahnsinn, der die Politik im Grunde beherrscht. Die Politik sucht nach Mitteln, zu zeigen, was sie kann. Und dabei vernichtet sie den Rechtsstaat. Und das ist im Grunde das Verbrechen. Ich möchte das Menschenmögliche tun. Und das ist im Grunde das Verbrechen. Freiheit. Was du nicht magst, bist bereit, loszuschlagen, mit ZSD mit Fotogen und kurz nochmal fotogen sein und einen neuen Ausweis beantragen und dann für die nächsten Jahre Ruhe haben und keine neue mit RFID-Chip versehene Plastikkarte im Portemonnaie. Wir gehen weiter zu den Veranstaltungstipps und zwar, wenn ihr das hört, dann hat das Interzone Comic und Street Art Festival in der Stube in der Magdeburger Allee schon begonnen. Schaut einfach hin, das beginnt heute und geht bis zum Sonntag. Und heute Abend gibt's da 3 Bands und eine Ausstellungseröffnung. Morgen ist eine Lesung und so weiter und so fort. Und ganz viel und Comics und Street Art und ihr könnt ganz viel mitmachen und so weiter. Und interzone-erfurt.blogspot.com. Mal ein bisschen was anderes. Ist da die Seite, wo ihr weiterschauen könnt. Ansonsten ist morgen Abend, wie bereits angekündigt, um 19 Uhr im Red Rocks die Lebensgefährtin von André Holm, die Anne Roth, zu Besuch und wird darüber berichten, wie es ist, überwacht zu werden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Überwachung und Alltag stellt sie da ein Buch vor. Organisiert ist die Veranstaltung von der Linksjugend Solid. Auf dem Bahnhofsvorplatz ab 15 Uhr am 23.10., also am Samstag, kann man sich treffen und es gibt ein ist dann Teil eines bundesweiten Aktionstages an der potenziellen Castor-Streiker. Vorbeischauen, 15 Uhr am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt. Ja, und wenn man dann so richtig warm ist, kann man abends noch sich lustige Musik anhören und zwar in der Klanggerüst-Villa, also quasi am Ende der Magdeburger Allee, da ist am Wochenende viel los. Organisiert wird da vom Squad Noise, der Konzertgruppe des besetzten Hauses in Erfurt, ein Konzert mit den Gruppen Live, Resolve, Failed Suicide Plan und Rebarker. Am 24.10. von 20 bis 22 Uhr findet in der offenen Arbeit der Doku-Filmabend zur Überwachung und Datenschutz statt, mit eben jenem Film Überwachung und Datenschutz. Genau. Dann könnt ihr euch am Montag mal ein bisschen ausruhen, da ist irgendwie nicht so richtig los. Weiter geht es am Dienstag im Rahmen der Anti-Castor Action Week hier in Erfurt. Um 20.30 Uhr wird da in der offenen Arbeit in der Allerheiligenstraße ein erstes Vorbereitungstreffen zur Vernetzung der Aktivistinnen, die aus Erfurt zum Castor fahren möchten, stattfinden. Am Dienstag um 20.30 Uhr. Und am Mittwoch, dem 27.10. gibt es im Red Rocks eine Veranstaltung zu den Hintergründen und der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Das heißt, alles ganz schön stark im Zeichen des Castors gerade. Es strahlt aus, möchte man sagen. Genau. Am 27.10. 19 Uhr im Red Rocks. Ja, und es strahlt dann noch bis zum Freitag weiter. Am Freitag wird dann nochmal in der offenen Arbeit über die Pläne im Wendland gesprochen. Da kommt Besuch aus dem Wendland und wird zur aktuellen Mobilisierung dort erzählen. Und das war's dann auch schon von uns. Wir sagen Tschüss. Und verabschieden uns mit Resolve und Misperception. Sie spielen am Samstag auch die letzten paar Sekunden. Bye bye, macht's gut. Tschüss.